Der Regisseur Oliver Sturm hat sein erstes Hörspiel geschrieben und auch gleich selbst inszeniert. Drei Miniaturen schildern kleine Welten in drei Kulturen. England, Japan, Berlin. Zeigen Menschen auf Nebenschauplätzen, die im rhythmischen Ablauf des Alltags gefangen sind und dort Wunder im Taschenformat erleben. Durchgangsverkehr. Hörspiel von Oliver Sturm. Da kamen fünf kluge Frauen herein. Am Ende dankten sie Gott, dass er sie und England und alles gemacht hatte. Am Ende hatte man es schön feucht aufgewischt und trocknen lassen. Und wieder war alles gut. Alles, was Gott gemacht hatte, war gut. In England am Tresen saßen drei Menschen. Ein Dicker mit Sakko und randloser Brille, eine Frau Mitte 40 in sportlicher Hose und Sweater und ein ausnehmend langer und hagerer Blonder mit schon längst nicht mehr glänzender Jacke aus Napa. Der Blonde hat langsam sein Guinness. Der Dicke bestellte ein Bitter. Die Frau setzte sicher ihr Glas wieder ab. Der Dicke hat langsam sein Bitter. Die Frau bestellte ein Guinness. Der Blonde setzte sicher sein Glas wieder ab. Nun die Frau mit dem Sweater. Sie hob langsam ihr Guinness. Nun der Blonde. Er bestellte sich eins. Nun der Dicke. Setzte sicher sein Glas wieder ab. Dann? Alle zusammen. Hebt der Blonde sein Guinness? Ruft der Dicke. Bitte. Setzt die Frau ihr Glas sicher ab. Am Ende? Oi, point over here. Setzten alle ihr Glas sicher ab. Bis hier die Geschichte von dem Dicken mit Sakko, der Frau mit dem Sweater und dem Mann mit schon längst nicht mehr glänzender Jacke aus Napa. Ein Kleiner mit sehr kurzen Haaren und sehr kleinem Kopf stand vom Tisch auf und setzte sich still an das Ende des Tresens. Da waren es vier. Der Kleine stand tags in der Küche, sortierte in Kittel und Handschuhen Tabletts und war abends vom Tage erschöpft. So many students. Er hoffte auf Stille und Einkehr zum Fest. Die Frau mit dem Sweater sah hinab auf die Hose des Blonden. Der Blonde sah hinab auf den Sweater der Frau. Der Dicke sah hinab auf sein Bier. Zwei hungrige Augen im Abseits im Raum und zwei Finger am Rand einer Lache. Drei. Ist die Hand, um zu stören. Eins. Einen Blick zu zerstreuen. Vier. Eine Unrast zu zügeln. Fünf. Einen Raum zu durchschreiten. Zwei. Einen lange gehegten, ersoffenen Wunsch zu ersäufen und trinken und warten und trinken und warten und wieder trinken, wartend, dass alles ertrinkt. Da betraten ein stattlicher Schwarzer und seine Blonde den Pub. Seine Blonde mit geradezu aufreizend draller Figur, er selbst mit vergipstem, steif aus dem Sakko ragenden Arm, nahmen Platz in der Nische vorm Abort und bestellten zwei Bier. Keep going, Barkey. Der hagere Blonde mit der Jacke aus Napa wird drehte die Augen zum Klo wie ein sterbendes Kalb. Der hagere Blonde mit der Jacke aus Napa verdrehte die Augen zum Klo wie ein sterbendes Kalb. Der Dicke sah hinab auf sein Bier. Die Frau mit dem Sweater stand auf und ging zur Toilette. I'm going to the toilet. Die üppige Blonde hob langsam ihr Glas. Der stattliche Schwarze setzte seines grad ab. Der stattliche Schwarze setzte seines grad ab. Der hagere Blonde verdrehte die Augen noch zweimal zur Nische und versank danach tief in Betrachtung des Tresens, hob noch einmal sein Guinness und stellte sein Glas sicher ab. Der Dicke sah hinab auf sein Bier. Da kamen nach Größe gestuft drei bartlose Kerle herein. Ein gewaltiger Blonder mit Haaren wie Bowie, ein mittlerer Brauner mit Locken, dessen Anblick sofort die Erinnerung an ihn löscht, und ein stämmiger, halsloser Roter mit kräftigen Fingern. Der gewaltige Blonde nahm Platz auf dem Hocker der Frau mit dem Sweater. Die anderen zwei blieben hinter ihm stehen. Der Dicke hob langsam sein Glas. Der hagere Blonde setzt seines gerade ab. Ein Mann saß am Tisch, erschien und verschwand. Eines Nachts oder Tags, den Kopf auf den Händen am Tisch, sah sich aufstehen und gehen, den Kopf auf den Händen, sah sich aufstehen und gehen und verschwand. Ein Schrei in der Nacht. Die Gespenstergeschwister heben den Kopf und sehen sich an. Sie horchen. Nichts mehr. Drei alte, von Adern gezeichnete Hände suchen und drücken einander. Sechs Augen senken sich leise in Samuels Schrift. There is no sleep so deep, I would not hear you. Die Frau mit dem Sweater kam vom Abort zurück, fand den Hocker von Fremden besetzt und rief noch im Kommen. That's mine! Sie blieb stehen und erklärte dem Blonden, Deep Bowie, der, oh fuck, ihrem eigenen Blonden, mit längst nicht mehr glänzender Jacke aus Napa, so auffallend glich, der Platz, auf dem er gerade sitzt, gehöre zwar ihr, doch sie hätte nichts dagegen, den Hocker zur Not auch mit ihm zu teilen. No, just stay there, it's okay, really, we'll sit here together. Den Blonden jedoch war es peinlich, auf dem schließlich ihm fremde scheinenden Platz. Und stand auf. Sie bat ihn zu bleiben. Er aber lehnte sich herzlich bedankend, das Angebot höflich und rücksichtsvoll ab. Er kriegte zinnoberne Ohren dabei. Und der Braune mit Locken, der hinter ihm stand, kriegte rostrote Ohren. Und der Rote, der hinter dem Braunen grad stand, ein Lachs- und ein blassrotes Ohr. Ein jedes errötet im Grad der Entfernung vom eigentlich peinlichen Vorgang. Da setzte die Frau mit dem Sweater sich hin und der Dicke, die Frau und der hagere Blonde erhoben die Gläser und riefen zugleich Cheers! Und sicher setzten alle ihr Glas wieder ab. Die Frau mit dem Sweater sah hinab auf die Hose des Blonden. Der Blonde sah hinab auf den Sweater der Frau. Der Dicke sah hinab auf sein Bier. Doch nur kurz. Denn schon bald erhob sich der Dicke bedeutungsvoll schnaufend vom Platz und ging zur Toilette. French cognac, please. Und prompt kam ein edel gekleideter Schwarzer herein und setzte sich prompt an den Tresen genau auf den Hocker des Dicken, May I have a French cognac, bestellte please? Französischen Cognac, den er prompt nach Bestellung erhielt. Prompt kam ein edel gekleideter Schwarzer herein und setzte sich prompt an den Tresen genau auf den Hocker des Dicken, bestellte französischen Cognac, den er prompt nach Bestellung erhielt. Und auch trank. Da sagte der Kleine vom Ende des Tresens, mit sehr kurzen Haaren und sehr kleinem Kopf, In 5 weeks it's Christmas. Im selben Moment kam der Dicke vom Abtritt zurück und fand seinen Hocker besetzt. Hey, what's all right? Er guckte und stutzte, sah sich zögernd im Raum um. Seine randlose Brille glitt langsam nach vorn. Seine randlose Brille glitt langsam nach vorn und flüsterte heimlich der Frau mit dem Sweater ins Ohr. You can't even go to the toilet without losing your stool to a nigger. You can't even go to the toilet without losing your stool to a nigger. Bottoms up. Seine Stirn war schweißnass und er küsste sie fast. Sie nickte. That's right. Der Schwarze hob langsam den Cognac. Die Kerle bestellten drei weitere Bier. Der Blonde, mit längst nicht mehr glänzender Jacke aus Napa, erbarmte sich gnädig der Füße des Dicken und bot ihm den eigenen Hocker, den der Dicke dankbar bestieg. Thank God! Rief der Kleine mit sehr kurzen Haaren und sehr kleinem Kopf. Da kamen 5 kluge Frauen herein und blieben die Menschen betrachtend am Eingang abwartend stehen, berieten den Raum und die Zeit, durchquerten den Raum bis zum Tresen und zogen die Blicke der Kerle, des Dicken im Sacko, des Schwarzen mit Gipsarm, der üppigen Blonden, der Frau mit dem Sweater, des Kleinen im Abseits und des Blonden mit schon längst nicht mehr glänzender Jacke aus Napa gewinnbringend auf sich, doch ohne den mindesten Vorteil daraus zu ziehen, bestellten 5 Gläser Wasser, 5 glasses mineral water, please. Bezahlten und setzten sich alle an einen Tisch. Danach war es am Tresen für Momente ganz still. Eine Zeit lang stand niemand mehr auf, kam niemand herein. Argo Romo. 買ったんだよ。安かったんですごい。本当だ。買ってよか。デュッセルドルフ?デュッセルドルフ?何それ?変な名前。料理の名前みたいね。 Wie das klingt? Number Home? さあ。 Welches Gleis? チケットには何て書いてあるの? はい、切符。どうも。 読めないの知ってるくせに Witzig, du Depp. Gleis 4, Wagen 6, Platz 36, 37. 4番線 6号車, 37 と 36番, 後ろの方だよ. 行こうよ, Mikado. Komm, Kaiser. Haruda. なんて言った? Haruda,ね. Frühling. 片隅にススケヒーナム夫婦かな? Auch die staubigen Puppen aus dem Winkel dort sind ein Ehepaar. Spaghetti食べたい! Ich könnte auf Spaghetti. 私も! じゃあ今夜ジュッセルドルフで食べよう! Okay! Ein Gebet, eine Mark. Sicherheit, Stärkung und geistiger Halt für jeden. これ何? Was ist denn das? Ein Fotoautomat? 違うんじゃない? Nein. 150 Gebete aus 5 Religionen in 10 Sprachen. Nimm dir 5 Minuten der inneren Einkehr. Superlativ. Ist ja krass. Gebet und Zuflucht zur すごい、入りましょうよ! よし、なって、僕は入らないよ! Wollen wir mal? Der du das Licht des Tages geschaffen hast. やろうよ、お願い。まだ時間あるですね? Wir haben doch noch Zeit. やだよ! やろうよ、ミカドね! Komm, Kaiser. Bitte. Sicherheit, Stärkung. かっこ悪いよ! Ist doch peinlich. そんなことないわよ! Komm, Kaiser. 150 Gebete aus 5 Religionen in 10 Sprachen. Gib mal Geld. Hi. Guten Tag. Sie befinden sich im Hauptmenü und haben nun die Möglichkeit, unter 150 Meditationen die für Sie passende zu wählen. Kakoru. Ist doch peinlich. Knopfes, wählen Sie die Sprache. Durch Drücken des roten Knopfes wählen Sie die Religion. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, 10 konfessionslose spirituelle Animationen anzuwählen. なんて言ってんの? Ich verstehe es nicht. なにしてんの? どうせわからないもん! Guten Tag. Sie befinden sich im Hauptmenü und haben nun die Möglichkeit... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. なんだよこれ? アラビア語だよ! Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Katsankotoba-mitaida! Klingt wie Babysprache. Svegon-tengu-ja! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ciotto-kaste! Lass mich mal. Unser Vater... der du das ganze Weltall durchdrehst, dein Namen erschalle, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our... Ein Gebet, eine Mark. お金が切れた. もう一回やれろよ. Okay. Einen können wir noch. Sie befinden sich im Hauptmenü und haben nun die Möglichkeit, unter 100... Ciotto, matte! Pro これ仏教じゃないね。 ブディストシュギッテス ニ。ちょ、してみてよ。 Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem, Kvod Malchuto Leolam Vaed. Hanre Geshin Uri Abodi, Irimul Koru Kage Hofshmyo, Naraya Ima Hofshmyo. Are? Are? Aha. Are? Are? Aha. Are? Are? Aha. 言っちゃってるわね。 本州はいかに月の杯なりと ちょっとやめてよ。 本州はいかに今しべならばともたんと。 Und bäte sie mich, auch nur eine Schale Mondlicht zu trinken. Es ist nur eine List, mich für Buddha zu ködern. もう一回お金ちょうだいよ。 Gib noch mal Geld. 恩師はいかに月の杯なりたても今しめならばともたんと 保たんと白衣国営の天人の数を産後に分かって一月ややの雨を止め法事を定めて悪をなす白衣国営の天人の数を産後に分かって一月ややの雨を止め法事を定めて悪をなす Erst im weißen Gewand.Dann im schwarzen Gewand. 15 und 15. Yakue Kokue no Tennin no Kazu o Sango ni Wakatte. Ichigetz Yaya no Ama Otome. Kazu o Sango ni Wakatte. Yakue Kokue no Tennin no Kazu o Sango ni Wakatte. Ichigetz Yaya no Ama Otome. Kazu o Sango ni Wakatte. Die Nächte zur Linken.Die Nächte zur Rechten. 法事を定めて悪をなす数を産後に分かって法事を定めて悪をなす数を産後に分かって des Mondes, der zunimmt. 法事を定めて悪をなす des Mondes, der abnimmt. 悪へ国営の天人の数を産後に分かって一月ややの雨を止め法事を定めて悪をなす白衣国営の天人の数を産後に分かって一月ややの雨を止め数を産後に分かって法事を定めて役をなす数を産後に分かって白衣国営の天人の数を産後に分かってを定めて役をなす数を産後に分かって空は限りもなければとて久方の空とは名付けたり玉符の首里とこしないにして しかるに月球殿のありさま玉符の首里とこしないにして von Ewigkeit zu Ewigkeit werden Himmel und Erde erneuert 数を産後に分かって空は限りもなければとて久方の空とは名付けたり mit einer Edelstein-Axt 玉符の首里とこしないにして mit einer Edelstein-Axt werden die Häuser des Mondgotts erneuert しかるに月球殿のありさま玉符の首里とこしないにしてしかるに月球殿のありさま玉符の首里とこしないにしてそして帝の子をなさん。 Und schenke dem Kaiser ein Kind. そして帝の子をなさん。 Und schenke dem Kaiser ein Kind. Ein Gebet, eine Mark. Amen. いきましょう。 行こう。 Und einkehr. 行きましょう 行こうデュッセルドルフへ デュッセルドルフへ お腹すかない、 うん、ごなんか変なのだったけどね何食べるの、 ね、食べに行こうよって何でもいいよなんか美味しいものになったりするそうだね そ Verkehr. Bitte etwaige Rückfragen unter 0711 9559 7917. Frau Hirt. Die Möglichkeit, mitzufühlen und mitzuleiden, ist gegeben. Rospoli hat mit seiner Bearbeitung auch die Züge des im Mittelpunkt stehenden Paares vermenschlicht und die weiteren handelnden Personen zu echten Mit- und Gegenspielern gestaltet. Was möchtest du eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, was du möchtest. Ich finde das so verwirrend. Es ist gut, einfach die Stimme des anderen zu hören. Du meinst, sie zu töten? Wie bitte? Ich meine damit, etwas umzubringen, was man eigentlich liebt. Und wenn Sie jetzt genau hinsehen, dann ist dort eine 7 vor dem Komma. Ja, genau. Super. Und das bedeutet... 13 bitte 21, 13 bitte 21. Sag's nochmal. 13 bitte 21, 13 bitte 21. Nochmal. Am Stieglitzer Kreisel muss aufgrund von Bauarbeiten innerhalb der kommenden 4 Wochen mit Behinderungen gerechnet werden. Eine 27-jährige Mutter von 2 Kindern ist bereits erschossen worden. Charlotte Rospoli ist Theaterpädagogin und möchte für die Premiere von Bernarda Albers Haus am Berliner Gorki-Theater unter anderem auch nicht auf Plakatwerbung in argentinischen Frauenhäusern verzichten. Es werden Abstriche gemacht und eingeschickt. Beugen Sie sich jetzt bitte über die Liege. Nein, nicht mit den Händen, sondern mit den Ellbogen aufstützen. So, jetzt entspannen. Machen Sie bitte mal A. Ja, da zappeln Sie. So, das war's schon. Und was sollen wir jetzt tun? Jetzt, wo alles aus und vorbei ist? Vielleicht können wir es ja nochmal miteinander versuchen. Ja, aber wie stellst du dir denn das vor? Hopp! Ich fuhr mit meinem Auto vom Steglitzer Kreisel in die Schlossstraße ein und blieb in einem Stau stecken. Im Radio sagten sie etwas von Kurseinbrüchen an der New Yorker Börse infolge von Zinsängsten, Panikverkäufen und Gewinnmitnahmen. Viele Kurse seien zum Jahresende zu hoch bewertet gewesen. Da bin ich wieder. An der New Yorker Börse kam es zu Kurseinbrüchen. Einige Werte gaben um bis zu 20% nach. Fachleute führten die Instabilität des Marktes auf Zinsängste, Panikverkäufe und Gewinnmitnahmen zurück. Viele Kurse seien im Übrigen zum Jahresende zu hoch bewertet gewesen. Herr Vogt stand mit seinem Audi TT in einem Stau in der Schlossstraße. Da war er wieder. Herr Vogt sah, dass die Busspur zur nächsten Ampel frei war, riss sein Lenkrad herum und raste mit brennenden Reifen am Stau vorbei, die Busspur hinunter. Das Arschloch! Rief in seinem Auto Herr Pilz und regte sich innerlich auf. Es braucht Mut, mutig zu sein, sagte Frau Reinhardt. Frau Reinhardt seufzte niemals. Sie weinte manchmal, aber seufzte nie. Frau Reinhardt war eine hübsche Frau und hatte sich noch nie unpässlich gefühlt. Ihr Ehemann war ein netter Mann. Er sah nett aus und er war nett. Hier keine Auskünfte. Außerdem ist Ihr Ausweis nicht mehr gültig. Aber da hinten stirbt gerade eine Frau. Ich muss zu Herrn Schmidt. Lassen Sie mich um Gottes Willen zu Herrn Schmidt durch. Er benutzt dasselbe Medikament, nur er kann ihr helfen. Lassen Sie erst einmal Ihren Ausweis verlängern. Herr Reinhardt war ein netter Mann. Er sah nett aus. Und er war nett. Da hinten stirbt eine Frau. Verstehen Sie nicht? Bitte einzeln an die Kasse herantreten. Gilt für alle Bearbeitungsvorgänge. Haben Sie denn schon das Anmeldeformular für Besucher ausgefüllt? Was für ein Formular? Da hinten stirbt eine Frau. Sie haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Ralf, ich wollte dir noch mal was sagen. Aber ich sage es nicht auf Anrufbeantworter. Bitte geh ran, du bist doch bestimmt zu Hause. Ich möchte dir noch was Wichtiges sagen. Ralf? Ich fühle mich in einer ganz guten, stabilen Seitenlage und denke an die Gummibäume von Belusas. Herr Pilz stand im Stau in der Schlossstraße und holte sich harten Nasenstein aus dem linken Nasenflügel. Ralf? Sie Amtsarsch! Rote Diskretionszone beachten. Und wenn Sie jetzt nicht die Pforte freimachen, lasse ich den Sicherheitsdienst kommen. Sie sind hier in Deutschland! Während andere Kinder mit dem Fahrrad in die Badeanstalt fuhren, musste die kleine Sophie mit ihrer Pollenallergie in der Stube sitzen und weinen. Sie Scheißdeutscher! Ich gehe jetzt zu Herrn Schmidt hoch! Bin gar kein Deutscher. Ich bin Cottbusser. Mein Name ist Reinhardt und ich arbeite für eine englische Sicherheitsfirma, die diesen öffentlich-rechtlichen Sender sichert. Mein Gott, die Sonne scheint ja immer noch. Ja, schlimm. Hopp! Am Friedrich-Wilhelm-Platz mogelte sich Herr Vogt wieder in die reguläre Verkehrsspur und verursachte damit beinahe einen Unfall. Arschloch! Schrie Herr Neumann am Steuer seines VW Passat, denn fast wäre er Herrn Vogt ins Heck seines neuen Audi TT gefahren. Herr Vogt telefonierte während dieses Vorgangs mit Bernie, der auf die Textbotschaft vom vergangenen Abend reagierte. Okay, wir telefonieren. Okay, Ciao. Nein, was für ein entzückendes Kind. Frau Neumann passte auf Herrn Neumanns Enkeltochter auf. Also, wenn wir die Kinder nicht hätten. Es ist ein Elend, sagte Herr Pilz. Ralf, hier ist nochmal Conny. Wenn du zu Hause bist, nimm doch bitte den Hörer ab. Ich hab dir noch was zu sagen. Hörst du mich? Herr Hubert stand mit seinem Auto im Stau an der Friedrichstraße und bekam hinter dem Lenkrad einen Wutanfall, als in den Nachrichten eine weitere Erhöhung des Benzinpreises um durchschnittlich 7 Pfennig pro Liter angekündigt wurde. Mit Flugblattaktionen soll auf die unerträgliche Belastung der Menschen aufmerksam gemacht werden, die auf ihr Auto angewiesen sind. Glaubst du wirklich, es hat Sinn, es noch einmal zu probieren? Nach all dem, was gewesen ist? Ich glaube, ja. Eine Scheiße! Rief Herr Andres in seinem Zimmer, nicht weit von der Wilmersdorfer Sprinttankstelle, wo die liberale Partei Deutschlands ein Exempel statuierte und Benzin zum Preis der Ölfirmen verkaufte. Die Steuern übernahmen die Liberalen. Eine Scheiße! Rief Herr Andres und drehte seine Bassboxen hoch. Und jetzt atmen Sie ganz ruhig aus und sagen dabei A. Ja, da zappeln Sie ihn. So sehen Sie, das war's schon. Er schafft's. Er kriegt die Million. Frau Reinhardt, die Frau von Herrn Reinhardt, war eine hübsche Frau und hatte sich noch nie unpässlich gefühlt. Mrs. Reynolds was a pretty woman and she had never been unwell. Ihr gemeinsamer Sohn bestieg die U-Bahn Richtung Schlesisches Tor und sah sich alle freien Sitze genau an. Nachdem er sich für einen Platz am Wagenende entschieden hatte, holte er eine Klopapierrolle heraus und wischte den Sitz nacheinander mit 4 Streifen Papier ab. Jeden benutzten Streifen ließ er nach der Benutzung achtlos zu Boden fallen. Hinten war ihm das Hemd aus der Hose gerutscht und man konnte den Arschansatz sehen. Dann ließ er sich fallen und nahm ein zerlesenes Buch in die Hand. Sag's nochmal. 13, bitte 21. 13, bitte 21. Komm, nochmal. 13, bitte 21. 13, bitte 21. Und? Alles gewusst, alles weiß, nackter weißer Leib, 1 Meter Beine aneinander wie genäht. Hopp! Diese Grünärsche! Rief Herr Gans am Steuer seines Fords im Stau auf dem Hohen Zollerndamm. Die wollen uns das Autofahren verbieten! Er war ein engagiert an der Welt des Scheins Teilhabender. Frau Mosbach wollte ja immer Gerichtsjournalistin werden. Von Anfang an. Und konnte sie sich denn aussuchen, an was für Verhandlungen sie teilnahmen? Ich denke schon. Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter! Rief der Polizist und stellte sich energisch vor die Einfahrt zur Sprinttankstelle, wo Herr W. von der Freiheitlich-Demokratischen Partei ein Exempel statuierte und Benzin zum Preis der Ölfirmen verkaufte. Sie sehen doch, dass hier alles voll ist. Michael Meyer ist seit 6:30 hier. Seit 8 Uhr regelt die Polizei die Zufahrt zur Tankstelle. Seit 10 Uhr stehen Autos in 3 langen Schlangen auf der Einfahrt. Aber an den Zapfsäulen selbst ist es noch leer. Alle warten auf den billigen Sprit und den gibt es erst ab 10.30 Uhr. Sie hören spanische und englische Musik der Shakespeare-Zeit mit dem Harp Concert unter Leitung von Andre Agassi. Am Friedrich-Wilhelm-Platz angekommen, stellte sich Herr Pilz den Sender mit der guten Musik ein. Hopp! Ich würde mich gern erst entleeren, sagte Herr V. zu seinem Verteidiger, bevor ich die Urteilsverkündung entgegennehme. Du bist doch platt wie ein Bügelbrett, sagte Herr Becker im Stau auf der Hardenbergstraße. Auf dem Bürgersteig gingen Betty Spaghetti und ihre Freundin Rosa Mazzola in ihren rosa Lolita-Kleidchen mit den Spaghetti-Trägern und lutschten 2 Lollis. Sie war eine entschiedene Nicht-Hinguckerin, sie und ihre Freundin. Oh Mann! Herr Engelhardt im Stau auf der Bismarckstraße kratzte sich am Sack und ruckte seinen kleinen deutschen Penis in der Hose zurecht. Scheiß Ökosteuer! Sagte er, der auch gerade die Nachrichten gehört hatte. Am Ende verbieten sie uns doch das Autofahren. Das ist Freiheitsberaubung. Ich könnte jetzt aus dem Klo kriechen, ohne dass ich jetzt etwas muss, was ich nicht mehr kann. Hatte Marianne vor Jahren gesagt. Das bürgerliche Individuum ist doch... In der Deutschen Oper an der Bismarckstraße schickte Ballettdirektor Cragen den Dramaturg Spörli los, eine Fliegenklatsche zu kaufen. In seinem Büro seien so viele Fliegen. Am Ende sollte er recht behalten. Die ist doch platt wie ein Bügelbrett, sagte Herr Becker. Er war Teilchenbeschleuniger im Max-Planck-Institut. Aber wie können wir es denn noch einmal miteinander versuchen, nach dem, was passiert ist? Ich denke, wir müssen uns stärker auf die Bauchatmung konzentrieren, an den Beinmeridianen arbeiten und... Ralf, ich bin's nochmal. Du, ich hab mich wieder eingekriegt. Wir können jetzt ganz normal miteinander reden. Ich mach dir auch keine Vorwürfe. Komm, geh mal ran, ich wollte dir noch was sagen. Hörst du? Ralf? In Jeans und Windjacke steht Generalsekretär Wee an der Sprinttankstelle. Punkt 10.30 Uhr ist es und Herr Wee lässt für den Traum von 2 Stunden die Preise purzeln. Für die Fotografen und Kamerateams nimmt der Generalsekretär schon mal selbst den Zapfhahn in die Hand. Und los! Als die ersten Autos an die 12 Zapfsäulen fahren, ertönt ein Hubkonzert. Danke. Dieter Dittmann ist zufrieden, weil er nur 29 Mark für eine Tankfüllung bezahlt hat. Mit dem Politiker gesprochen hat er allerdings nicht. Bis 11.30 Uhr sind 294 Autos vollgetankt. Herr Vogt hatte es geschafft und stand in Reihe 3. Gelassen und innerlich ruhig wartete er mit seinem Audi TT, bis er an der Reihe war und versandte über sein Handtelefon eine Textbotschaft an Sabine. Tod den Ökos. Wer jetzt noch kam, wurde vom Polizisten weitergewinkt. Da war mancher laute Flug zu hören. Ralf? Am wenigsten aber konnte es Herr Huber in seinem grünen Opel Vectra einsehen, dass er kein billiges Benzin bekommen sollte. Er gab Gas und fuhr direkt auf den Beamten zu, der sich, wie es später im Protokoll hieß, nur durch einen beherzten Sprung zur Seite retten konnte. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen. Hopp! Herr Pilz war inzwischen in den Stau der Rheinstraße vorgedrungen und kippte sein Becken leicht nach rechts, um einer Blähung nachzugeben. Mir ist die gestalterische Kraft abhanden gekommen, sagte Herr Pilz. Herr Pilz war Schriftsteller. Er war gegen das Establishment, er war links. Er war für die Armen und gegen die Reichen. Ja, ja, genau. Da war er wieder. Back and back. Durchgangsverkehr. Hörspiel von Oliver Sturm. Mit Ulrich Mattes, David Hirsch, Noriko Tomito, Toru Takahashi, Astrid Meierfeld, Katrin Angerer, Klaus-Peter Grapp und vielen anderen. Ton Andrea Mamitsch und Andreas Meinetzberger. Schnitt Waltraud Gruber. Regieassistenz Friederike Wigger und Benno Schur. Musik Alexander Christo. Regie Oliver Sturm. Produktion Südwestrundfunk 2002.